Erster König Hiram von Tyrus schickte Boten zu David. Er schickte Holz, Maurer und Zimmerleute. Sie bauten einen Palast für David. Zweiter David merkte nun etwas Wichtiges. Gott machte ihn zum König über Israel. Gott tat das für sein Volk Israel. Dritter David heiratete in Jerusalem noch mehr Frauen. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. Vierter, das sind die Namen seiner Kinder aus Jerusalem, Schamwa, Schobab, Nathan und Salomo. Fünfter Jibcha, Elisua und Elpelet. Sechster Noga, Nefek und Jafia. Siebter Elishama, Beljada und Eliphelet. Achter, die Philister hörten von David. Er war jetzt der König von Israel. Sie wollten ihn fangen. David zog gegen sie aus. Neunter, die Philister kamen in das Tal Riphim. Dort breiteten sie sich aus. Zehnter, David fragte Gott, soll ich gegen sie kämpfen? Gott sagte, ja, ich gebe dir den Sieg. Elfter, David besiegte die Feinde bei Baal-Perazim. Er sagte, Gott brach meine Feinde wie Wasser. Darum heißt der Ort Baal-Perazim. Zwölfter, die Philister ließen ihre Götterfiguren dort liegen. David ließ diese Figuren mit Feuer verbrennen. Dreizehnter, aber die Philister kamen noch einmal. Sie breiteten sich wieder im Tal aus. Vierzehnter, David fragte Gott noch einmal. Gott sagte, greif sie nicht von vorne an. Geh um sie herum zu den Bäumen. Fünfzehnter, wenn du Schritte in den Bäumen hörst, dann greif an. Gott geht vor dir her und besiegt die Philister. 16. David tat genau das, was Gott sagte. Er besiegte das Heer der Philister von Gibeon bis Geser. 17. David wurde in allen Ländern bekannt. Gott machte allen Völkern Angst vor ihm.